Abschnitt 16 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. An Eusebio. Eine der größten Epochen meines kleinen Lebens ist vorübergegangen, Eusebio. Ich habe auf dem Scheidepunkt gestanden zwischen Leben und Tod. Was sträubt sich doch der Mensch, sagte ich in jeden Augenblicken zu mir selbst vor dem Sterben. Ich freue mich auf jede Nacht, indem ich das Unbewusstsein und dunkle Träumen dem hellern Leben vorziehe. Warum grauet mir doch vor der langen Nacht und dem tiefen Schlummer? Welche Taten warten noch meiner? Oder welche bessere Erkenntnis auf Erden, dass ich länger leben müsste? Eine Notwendigkeit gebiert uns alle in die Persönlichkeit. Eine gemeinsame Nacht verschlinget uns alle. Jahre werden mir keine bessere Weisheit geben. Und wann Lernen, Tun und Leiden drunten noch Not tut, wird ein Gott mir geben, was ich bedarf. So sprach ich mir selbst zu. Aber die Gedanken, die ich liebe, traten zu mir. Und die Heroen, die ich angebetet hatte von Jugend auf. »Was willst du am hohen Mittage die Nacht ersehnen?« riefen sie mir zu. »Warum untertauchen in dem alten Meer und darin zerrinnen mit allem, was dir lieb ist?« So wechselten die Vorstellungen in mir, und deiner gedachte ich, und immer deiner, und fast alles andere nur in Bezug auf dich, und wenn anders den Sterblichen vergönnt ist, noch eines ihrer Güter aus dem Schiffbruch des irdischen Lebens zu retten, so hätte ich gewiss dein Andenken mit hinabgenommen zu den Schatten. Dass du mir aber könntest verloren sein, war der Gedanken schmerzlichster. Ich sagte, dass dein Ich und das Meine sollten aufgelöst werden in die alten Urstoffe der Welt. Dann tröstete ich mich wieder, dass unsere befreundeten Elemente dem Gesetz der Anziehung gehorchend sich selbst im unendlichen Raum aufsuchen und zueinander gesellen würden. So wogten Hoffnung und Zweifel auf und nieder in meiner Seele und Mut und Zagheit. Doch das Schicksal wollte, ich lebe noch. Aber was ist es doch, das Leben, dieses schon aufgegebene, wiedererlangte Gut? So frage ich mich oft, was bedeutet es, dass aus der Allheit der Natur ein Wesen sich mit solchem Bewusstsein losscheidet und sich abgerissen von ihr fühlt? Warum hängt der Mensch mit solcher Stärke an Gedanken und Meinungen, als seien sie das Ewige? Warum kann er sterben für sie, da doch für ihn eben dieser Gedanke mit seinem Tode verloren ist? Und warum, wenn gleichwohl diese Gedanken und Begriffe dahinsterben mit den Individuen, warum werden sie von denselben immer wieder aufs Neue hervorgebracht und drängen sich so durch die Reihen des aufeinanderfolgenden Geschlechtes zu einer Unsterblichkeit in der Zeit? Lange wusste ich diesen Fragen nicht Antwort, und sie verwirrten mich. Da war mir plötzlich in einer Offenbarung alles deutlich, und wird es mir ewig bleiben? Zwar weiß ich, das Leben ist nur das Produkt der innigsten Berührung und Anziehung der Elemente. Weiß, dass alle seine Blüten und Blätter, die wir Gedanken und Empfindungen nennen, verwelken müssen, wenn jene Berührung aufgelöst wird. Und dass das einzelne Leben dem Gesetz der Sterblichkeit dahingegeben ist. Aber so gewiss mir dieses ist, ebenso über allem Zweifel ist mir auch das andere. Die Unsterblichkeit des Lebens im Ganzen. Denn dieses Ganze ist eben das Leben, und es wogt auf und nieder in seinen Gliedern, den Elementen, und was es auch sei, das durch Auflösung, die wir zuweilen Tod nennen, zu denselben zurückgegangen ist, das vermischt sich mit ihnen nach Gesetzen der Verwandtschaft, das heißt, das Ähnliche zu dem Ähnlichen. Aber anders sind diese Elemente geworden, nachdem sie einmal im Organismus zum Leben hinaufgetrieben gewesen. Sie sind lebendiger geworden, wie zwei, die sich in langem Kampf übten, stärker sind, wenn er geendet hat, als ehe sie kämpften. So die Elemente, denn sie sind lebendig und jede lebendige Kraft stärkt sich durch Übung. Wenn sie also zurückkehren zur Erde, vermehren sie das Erdleben. Die Erde aber gebiert den ihr zurückgegebenen Lebensstoff in anderen Erscheinungen wieder, bis durch immer neue Verwandlungen alles Lebensfähige in ihr ist lebendig geworden. Dies wäre, wenn alle Massen organisch würden. So gibt jeder Sterbende der Erde ein erhöhteres, entwickelteres Elementarleben zurück, welches sie in aufsteigenden Formen fortbildet. Und der Organismus, indem er immer entwickeltere Elemente in sich aufnimmt, muss dadurch immer vollkommener und allgemeiner werden. So wird die Allheit lebendig durch den Untergang der Einzelheit, und die Einzelheit lebt unsterblich fort in der Allheit, deren Leben sie lebend entwickelte und nach dem Tode selbst erhöht und mehrt, und so durch Leben und Sterben die Idee der Erde realisieren hilft. Wie also auch meine Elemente zerstreut werden mögen, wenn sie sich zu schon Lebendem gesellen, werden sie es erhöhen. Wenn zu dem, dessen Leben noch dem Tode gleicht, so werden sie es beseelen. Und wie mir deucht, Eusebio, so entspricht die Idee der Indier von der Seelenwanderung dieser Meinung. Nur dann erst dürfen die Elemente nicht mehr wandern und suchen, wann die Erde die ihr angemessene Existenz, die organische, durchgehends erlangt hat. Alle bis jetzt hervorgebrachten Formen müssen aber wohl dem Erdgeist nicht genügen, weil er sie immer wieder zerbricht und neue sucht. Die ihm ganz gleichen würde er nicht zerstören können, eben weil sie ihm gleich und von ihm untrennbar wären. Diese vollkommene Gleichheit des inneren Wesens mit der Form kann, wie mir scheint, überhaupt nicht in der Mannigfaltigkeit der Formen erreicht werden. Das Erdwesen ist nur eines, so dürfte also seine Form auch nur eine, nicht verschiedenartig sein. Und ihr eigentliches wahres Dasein würde die Erde erst erlangen, wann sich alle ihre Erscheinungen in einem gemeinschaftlichen Organismus auflösen würden, wann Geist und Körper sich so durchdrängen, dass alle Körper, alle Form auch zugleich Gedanken und Seele wäre und aller Gedanke zugleich Form und Leib und ein wahrhaft verklärter Leib, ohne Fehl und Krankheit und unsterblich. Also ganz verschieden von dem, was wir Leib oder Materie nennen, indem wir ihm Vergänglichkeit, Krankheit, Trägheit und Mangelhaftigkeit beilegen, denn diese Art von Leib ist gleichsam nur ein missglückter Versuch, jenen unsterblichen göttlichen Leib hervorzubringen. Ob es der Erde gelingen wird, sich so unsterblich zu organisieren, weiß ich nicht. Es kann in ihren Urelementen ein Missverhältnis von Wesen und Form sein, das sie immer wieder daran hindert. Und vielleicht gehört die Totalität unseres Sonnensystems dazu, um dieses Gleichgewicht zustande zu bringen. Vielleicht reicht dieses wiederum nicht zu, und es ist eine Aufgabe für das gesamte Universum. In dieser Betrachtungsweise, Eusebio, ist mir nun auch deutlich geworden, was die großen Gedanken von Wahrheit, Gerechtigkeit, Tugend, Liebe und Schönheit wollen, die auf dem Boden der Persönlichkeit keimen und ihn bald überwachsend sich hinaufziehen nach dem freien Himmel, ein unsterbliches Gewächs, das nicht untergeht mit dem Boden, auf dem es sich entwickelte, sondern immer neu sich erzeugt im neuen Individuum, denn es ist das Bleibende, Ewige. Das Individuum aber das zerbrechliche Gefäß für den Trank der Unsterblichkeit. Denn, lass es uns genauer betrachten, Eusebio, alle Tugenden und Trefflichkeiten sind sie nicht Annäherungen zu jenem höchst vollkommenen Zustand, so viel die Einzelheit sich ihm nähern kann? Die Wahrheit ist doch nur der Ausdruck des sich selbst Gleichseins überhaupt. Vollkommen wahr ist also nur das Ewige, das keinem Wechsel der Zeiten und Zustände unterworfen ist. Die Gerechtigkeit ist das Streben in der Vereinzelung untereinander gleich zu sein. Die Schönheit ist der äußere Ausdruck des erreichten Gleichgewichtes mit sich selbst. Die Liebe ist die Versöhnung der Persönlichkeit mit der Allheit, und die Tugend aller Art ist nur eine, das heißt ein Vergessen der Persönlichkeit und Einzelheit für die Allheit. Durch Liebe und Tugend also wird schon hier auf eine geistige Weise der Zustand der Auflösung der Vielheit in der Einheit vorbereitet. Denn wo Liebe ist, da ist nur ein Sinn. Und wo Tugend, ist einerlei Streben nach Taten der Gerechtigkeit, Güte und Eintracht. Was aber sich selbst gleich ist und äußerlich und innerlich den Ausdruck dieses harmonischen Seins an sich trägt, und selbst dieser Ausdruck ist, was eins ist und nicht zerrissen in Vielheit. Das ist gerade jenes Vollkommene, Unsterbliche und Unwandelbare, jener Organismus, den ich als das Ziel der Natur, der Geschichte und der Zeiten, kurz des Universums, betrachte. Durch jede Tat der Unwahrheit, Ungerechtigkeit und Selbstsucht wird jener selige Zustand entfernt und der Gott der Erde in neue Fesseln geschlagen, der seine Sehnsucht nach besserem Leben in jedem Gemüt durch Empfänglichkeit für das Treffliche ausspricht, im verletzten Gewissen aber klagt, dass sein seliges, göttliches Leben noch fern sei. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Alice Stein.